Für Gemeinden, die ihre Bankkredite entweder selbstständig tilgen konnten oder gar keine benötigten, gibt die Hessenkasse Investitionsbeihilfen zu günstigen Konditionen. Beide Förderungen für die Kommunen werden übrigens an der Schuldenbremse vorbei geleistet, weil die landeseigene Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen die Kosten trägt und nicht direkt das Land. Dadurch erscheinen sie nicht in der staatlichen Finanzstatistik. Rechtsschutz auf ein sinnvolles Maß stutzen. Ein heikles Thema sind Klagen gegen Infrastrukturprojekte, beispielsweise von AnwohnerInnen oder Umweltverbänden. Hier müssen Gerichtsverfahren gegen den sichtbaren und hörbaren Ausbau von öffentlicher Infrastruktur auf ein sinnvolles Maß begrenzt werden. Ja, das limitiert die Einspruchsmöglichkeiten. Doch das ist notwendig in einer Situation, in der Regierungen jahrelang zu wenig investierten und die Gesellschaft so in eine Notsituation manövrierten. So argumentiert auch der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums. Je drängender die Entwicklung der Infrastruktur ist, desto eher kann es gerechtfertigt sein, den Rechtsschutz auf wenige Instanzen zu verkürzen. Natürlich geht es nicht darum, Rechtsschutz komplett abzuschaffen. Aber angesichts des enormen Investitionsrückstaus ist schwer vertretbar, wenn Interessen einzelner AnwohnerInnen Projekte jahrelang ausbremsen, die im öffentlichen Interesse liegen. Insbesondere, wenn nur aus Prinzip oder als Verzögerungstaktik gegen notwendige Investitionen geklagt wird. Näheres dazu im Kapitel über Windkraft. Außerdem verkomplizieren solche Verfahren antizyklische Investitionen, weil sie den Zeitplan schwer planbar machen, sodass günstige Gelegenheiten in Zeiten schwacher Konjunktur mitunter nicht genutzt werden können. Berechtigte Interessen sollen stattdessen besser früh und gründlich berücksichtigt werden, damit es gar nicht erst zu Klagen kommt, beispielsweise über niedrigschwellige Beteiligungsverfahren. Außerdem könnten weniger gerichtliche Instanzen den Infrastrukturausbau beschleunigen. Fazit: Seit Jahrzehnten haben politisch Verantwortliche in Bund, Ländern und Kommunen zu wenig in Infrastruktur investiert. Unser politisches System setzt bisher falsche Anreize, die kurzfristiges Handeln belohnen und langfristige Investitionen eher unattraktiv erscheinen lassen. In diesem Ökosystem sind Ausgaben für Infrastruktur besonders schwer durchzusetzen. Ihr Nutzen ist schwer zu messen und wird systematisch unterschätzt. In den letzten Jahren setzen zudem ökonomisch fragwürdige Vorgaben wie die schwarze Null öffentlichen Investitionen allzu enge Grenzen. Dabei wäre es wesentlich generationengerechter, Infrastruktur mit Schulden zu finanzieren. Würden wir versuchen, Straßen, Brücken und Schulen ohne Schulden zu bezahlen, läge die Last allein bei heutigen SteuerzahlerInnen, während die Früchte jene ernten, die heute zu jung sind, um Steuern zu zahlen und daher nichts zur Finanzierung beitragen. Bezahlen wir diese ganzen Bauten und Netze dagegen, indem wir heute Schulden aufnehmen, sind die Lasten gerechter verteilt. Ja, wir machen heute Schulden und zahlen auch heute schon Zinsen, aber wir schaffen Werte für Jahrzehnte, an denen sich kommende Generationen fair beteiligen, weil sie ebenfalls einen Anteil an Zins und Tilgung leisten. Sondervermögen, also Schattenhaushalte, sind derzeit der pragmatische Weg, um trotz Schuldenbremse Investitionen in Infrastruktur zu ermöglichen. Wir sollten aber versuchen, für diesen Ansatz eine bessere Form zu finden. Investitionsfördergesellschaften wären transparenter und ließen sich besser kontrollieren. Insgesamt aber sollten wir mehr Mut zu Investitionen haben, auch wenn sie formal Staatsschulden nach sich ziehen, denn dafür bauen wir im selben Maße Infrastrukturschulden ab und schaffen ein lebenswerteres und wettbewerbsfähigeres Land. Dann werden wir recht bald merken: Schulden für Infrastruktur lohnen sich.